Vertigo aus dem Reich der Toten. Nach dem gleichnamigen Roman von Pierre Boileau und Thomas Narcejac. Aus dem Französischen von Marianne César. Hörspielbearbeitung Regina Ahren. Ein Mann klettert über eine Feuerleiter. Er wird verfolgt von zwei anderen Männern, einer davon in Uniform. Der Mann springt auf ein Flachdach, überquert es, springt auf das nächste Dach. Die beiden Männer sind dem Fliehenden dicht auf den Fersen. Halt! Stehen bleiben! Der Mann springt auf das nächste Dach, diesmal ein Schrägdach, und hangelt sich an den Dachziegeln auf das Dachsims hinauf. Dort versteckt er sich hinter einem Schornstein. Auch dem Uniformierten gelingt es, die Schräge hinaufzuklettern. Dann kommt der dritte Mann. Beim Versuch, auf den Dachziegeln Halt zu finden, gerät er ins Rutschen und kann sich gerade noch an der Regenrinne festhalten. Unter ihm ein klaffender Abgrund. In der Tiefe fahren Autos durch eine Straße. Der Uniformierte erkennt die Notlage seines Kollegen und versucht, ihm zu helfen. Hier! Nehmen Sie meine Hand! Er gerät selber ins Rutschen. Mit einem schrecklichen Schrei fällt er in den Abgrund. Diesen entsetzlichen Schrei werde ich nie vergessen. Dich trifft keine Schuld. Du weißt von der Geschichte. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Und wusstest gleich, dass es sich um deinen alten Kumpel Xavier handelt. Ja, das war nicht schwer zu erraten, man hat dich sogar namentlich erwähnt. Warum hast du danach den Polizeidienst quittiert? Ich habe seitdem Höhenangst. Das heißt, ich kann keine steilen Treppen mehr steigen. Und ich vertrage keine großen Höhen mehr. Zum Beispiel die Bar oben im La Chantelle. Aber es gibt ja auch eine Menge Bars auf Straßenhöhe in Paris. Und seitdem arbeitest du als Privatdetektiv. Das hat den Vorteil, dass ich mir meine Fälle selbst aussuchen kann. Verstehe. Und du bist im Schiffsbaugeschäft gelandet. Mehr oder weniger freiwillig. Meine Frau ist die Letzte in ihrer Familie. Jemand musste sich um das Geschäft kümmern. Das heißt, du hast in den Betrieb eingeheiratet. Kann man so sagen. Nun, dann sind wir beide ja wieder so ziemlich auf dem Laufenden. Was hast du auf dem Herzen, Paul? Ich möchte, dass du meine Frau beschattest. Also weißt du, nein, nein, es ist nicht, wie du denkst. Es gibt keine anderen Männer. Wir sind glücklich verheiratet und trotzdem stimmt da etwas nicht. Madeleine benimmt sich irgendwie sonderbar. Sonderbar? Mitten im Gespräch verfällt sie plötzlich in Schweigen. Wenn man sie anspricht, hört sie kaum noch zu. Ein Schleier legt sich über ihre Augen. Sie werden ausdruckslos. Sie seufzt und in den folgenden 10 Minuten ist sie völlig abwesend. Und dann ist sie auf einmal wieder da. Als wäre nichts gewesen. Sie weiß nicht einmal, dass sie weggetreten war. Sie kann sich an nichts erinnern. Eine seltsame Geschichte. Ich möchte es mal so ausdrücken. Sie ist auf irgendeinen Klick hin in einer anderen Welt. Und wie oft geschieht das? In letzter Zeit immer häufiger. Und dann ihre Ausflüge. Gott weiß, wo sie überall hinfährt. Einmal bin ich ihr heimlich gefolgt. Sie hat das Haus verlassen und stieg in ihren Wagen. Dann fuhr sie in den Bois de Boulogne, 5 Kilometer von zu Hause. Dort setzte sie sich an den See und starrte auf das Wasser. Eine Ewigkeit lang. Völlig regungslos. Also daran finde ich nichts Beunruhigendes. Nein. Sie wirkte auf mich wie eine andere Frau. Sogar ihr Gang war anders. Es war, als wäre sie in Trance verfallen. Und dann? Dann musste ich zurück ins Büro. Am Abend fragte ich sie, was sie den Tag über gemacht hätte. Sie sagte, sie sei in den Bois de Boulogne gefahren und sei am See gesessen. Das sei alles. Naja, dann... Der Tachometer in ihrem Auto zeigte an, dass sie 94 Kilometer gefahren war. 94 Kilometer? Wo ist sie gewesen? Ich muss es wissen, Roger, wohin sie fährt und was sie tut. Was für ein Auto fährt sie? Einen schwarzen Talbot, Baujahr 1954. Warst du mit ihr bei einem Aber Arzt? Aber sicher, bei mehreren Kapazitäten. Es fehlt ihr nichts. Organisch ist sie völlig gesund. Und psychisch? Ich will mehr wissen, bevor ich sie einer Behandlung überantworte. Verstehe. Willst du mir helfen, Roger? Zuerst müsste ich wissen, wie sie aussieht. Kein Problem. Morgen gehen wir ins Marigny. Wir haben Logenplätze. Also gut, Paul. Ich werde hinkommen. Flavier hebt das Opernglas, um sie zu betrachten. Madeleine sitzt neben Gévigny in der Loge, den Kopf leicht nach vorn geneigt und die schmale Hand auf den dunklen Samt der Brüstung gelegt. Ihre tiefblauen Augen lassen ihn nicht los. Sie sind von einem so unwirklichen Blau, dass sie fast leblos wirken. Ihr Mund ist fein geschwungen, kaum geschminkt. Die Flut ihrer dunklen Haare hat sie geschickt zu einem üppigen Knoten zusammengesteckt, der mahagonifarben schimmert. Ihre Figur ist schmal, fast zerbrechlich. In dem rötlichen Dämmerlicht wirkt sie wie ein Gemälde, für das die Loge den mattgoldenen Rahmen bildet. Der Vorhang fällt, hebt sich dann wieder. Der riesige Kronleuchter verbreitet ein hartes Licht, das die Gesichter grau erscheinen lässt. Die Zuschauer stehen auf, klatschen Beifall. Madeleine fächelt sich mit dem Programmheft Luft zu, während ihr Mann ihr etwas ins Ohr flüstert. Dabei liegt seine fette Hand auf ihrer zarten Schulter. Flavier drängt durch die Menschenmenge auf den Ausgang zu. Er hat genug gesehen. Alles, was Gévigny über seine Frau gesagt hat, ist Unsinn. Er wird selbst herausfinden, was ihr Geheimnis ist. Flavier entdeckt das Haus sofort, als er in die Rue Kléber einbiegt. Es ist ein hochherrschaftliches Haus mit hohen Fenstern und Jugendstilornamenten. Vor dem Haus auf der Straße ist ein schwarzer Talbot geparkt. Gemächlich schlendert er daran vorbei. Dann kehrt er um und steuert auf ein kleines Café auf der gegenüberliegenden Seite zu. Von dort hat man einen guten Blick auf das Haus. Er bestellt einen Kaffee und überfliegt die Zeitung. Als er aufblickt, sieht er, wie Madeleine gerade das Haus verlässt. Sie trägt ein graues Kostüm, sehr eng in der Taille. Ihre schwarze Handtasche hat sie unter den Arm geklemmt. Ein kleiner Hut mit einem Schleier bedeckt Stirn und Augen. Sie steigt in den Talbot ein und startet. Flavier legt ein paar Münzen auf den Tisch und springt in sein Auto. Madeleine fährt hoch bis zum Trocadéro, dann zur Esplanade. Wie Kaskaden fallen die Blumenrabatten zur Seine hinab, unterbrochen von elegant geschwungenen Treppen. Vor dem Eingang zum Friedhof von Passy parkt sie das Auto. Sie steigt aus, zögert einen Moment. Dann geht sie, wie von unsichtbarer Hand geführt, hinein. Flavier folgt ihr in gebührendem Abstand. Geistesabwesend schlendert Madeleine die Wege zwischen den Gräbern entlang. Sie biegt von der Hauptallee ab und geht auf den abgelegenen, älteren Teil des Friedhofs. Dort läuft sie zielstrebig auf ein Grab zu, vor dem sie stehen bleibt. Flavier beobachtet sie aus seinem sicheren Versteck hinter der Grabkapelle. Ganze 15 Minuten bleibt Madeleine regungslos vor dem Grab stehen. Dann strebt sie eilig zurück zum Eingang. Flavier folgt ihr und liest im Vorbeigehen die Inschrift auf dem Grab. Pauline Lajalac, 1840 bis 1865. Madeleine steigt in ihr Auto und fährt los. Flavier in seinem Auto folgt ihr. Sie fährt zurück zum Trocadéro und biegt von dort in die Rue Bergerac ab, die direkt zum Musée des Honneurs führt. Wieder steigt sie aus und betritt das Museum. Flavier folgt ihr. Er findet sie nach kurzem Suchen in einem der hinteren Säle. Dort sitzt sie auf einer Bank und schaut unentwegt auf eines der Bilder an der Wand. Bei näherem Hinsehen erkennt Flavier das Porträt einer Frau mit dunklen, hochgesteckten Haaren. Entschuldigung. Monsieur? Das Bild da vorne, das die junge Dame so eingehend betrachtet. Ja, Monsieur. Wen stellt es dar? Es ist das Porträt der Pauline. Pauline Lajalac? Ja. Hier. In der Broschüre können Sie es nachlesen. Danke. Darf ich sie behalten? Gerne. Madeleine verlässt das Museum und fährt weiter. Sie scheint ziellos durch die Gegend zu fahren, biegt nach links, dann wieder nach rechts und so weiter. Schließlich hält sie am Straßenrand vor einer großen alten Villa. Hotel Ariston steht auf dem Schild am Eingang geschrieben. Madeleine geht die paar Stufen hinauf und verschwindet hinter der Tür. Wenig später sieht Flavier, wie Madeleine an einem Fenster im obersten Stock steht und die Vorhänge zuzieht. Flavier zögert einen Moment, dann betritt auch er das Hotel. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Können Sie mir sagen, wie die Dame heißt, die gerade eben hier hereingekommen ist? Ich fürchte, dass wir solche Auskünfte nicht geben können. Unsere Gäste haben einen Anspruch auf Diskretion. Vielleicht ändert das ja hier Ihre Meinung. Oh, Sie sind von der Polizei. Hat sie irgendwas Unrechtes getan? Bitte beantworten Sie meine Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese reizende junge Dame... Wie ist Ihr Name? Lajalac. Pauline Lajalac? Ja, so ist es. Kommt sie oft hierher? 3 bis 4 Mal in der Woche. Und immer allein? Sie ist eine Dame. Sie bekommt also keinen Besuch? Nein, es ist nie jemand bei ihr gewesen. Bleibt sie gewöhnlich lange dort oben? Ganz verschieden. Manchmal 2 Stunden, manchmal 1. Ich frage nicht, solange man sich gut benimmt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat sie das Zimmer fest gemietet. Ja, seit Anfang April. Also seit 3 Wochen. Genau. Nächste Woche ist Ihre Miete fällig. Ich danke Ihnen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen... Übrigens, wenn sie runterkommt, sagen Sie ihr nicht, dass ich hier gewesen bin. Ich habe es geahnt. Was soll das heißen? Dass diese Tote von ihr Besitz ergreift. Paul, ich bitte dich. Aber das ist genau das Gefühl, das ich habe. Ich kann es nicht besser beschreiben. Sie ist nicht mehr sie selbst, sie ist eine andere. Aber wer ist diese Pauline Lajalac? Pauline Lajalac ist Madeleines Urgroßmutter. Von Jugend an galt sie immer als ein bisschen wunderlich. Sie hörte Stimmen, wirkte abwesend, tat sonderbare Dinge. Aber dann heiratete sie und bekam ein Kind. Jeder glaubte, dass sie durch das Kind ihr Gleichgewicht gefunden hätte. Sie wirkte glücklich, ausgeglichen. Und dann? Völlig unerwartet. Ja? Nahm sie sich das Leben. Das Haus in der Rue de Tinturier? War Paulines Haus, sie lebte dort. Hm. Da ist noch etwas. Meine Frau besitzt verschiedene Schmuckstücke, die ursprünglich Pauline gehört haben. Sie hat sie nie getragen, weil sie ihr zu altmodisch waren. Aber neuerdings betrachtet sie die Stücke oft. Sie hält sie in den Händen und legt sie dann an. Eine Bernsteinkette hat es ihr besonders angetan. Zeig mir noch mal diese Museumsbroschüre. Hier. Siehst du die Kette, die die Frau auf dem Bild trägt? Das ist die Bernsteinkette, die Madeleine neuerdings immer anhat. Und fällt dir nichts auf an der Frisur? Madeleine steckt die Haare genauso hoch wie die Frau auf dem Bild. Eine seltsame Geschichte. Möglich, dass sich Madeleine zu sehr mit dem Schicksal ihrer Urgroßmutter identifiziert. Sie hat nie von Pauline Lajalac gehört. Wie bitte? Sie weiß nichts von dem Grab auf dem Friedhof von Passy? Und von dem Bild im Musée des Honneurs und dem Haus in der Rue de Tinturier? Sicher nicht. Aber sie ist dorthin gegangen, als wüsste sie genau Bescheid. Sie ist dorthin gegangen als Pauline Lajalac, nicht als Madeleine Chevigné. Woher weißt du all diese Dinge, wenn sie nichts davon weiß? Ihre Mutter hat mir vor ihrem Tod das meiste erzählt, das andere habe ich selbst herausgefunden, hier in der Bibliothek. Warum hat sie ihrer Tochter nie etwas von Pauline erzählt? Aus Angst, denke ich. Pauline Lajalac war wahnsinnig. Sie hat Selbstmord begangen. Ihr Blut fließt auch in Madeleines Adern. Der schwarze Talbot fährt über die Champs-Élysées zum Étoile hinauf. Er umrundet den Arc de Triomphe und biegt Richtung Porte Maillot ab. Flavier folgt dem Auto in gebührendem Abstand. Am Pont de Neuilly schließlich hält der Talbot am rechten Straßenrand. Madeleine steigt aus und schlendert gemächlich den Quai de Courbevoie entlang. Auch Flavier steigt aus. Er lässt sich Zeit, um den Abstand zwischen ihm und Madeleine etwas größer werden zu lassen. Die Gegend ist trostlos. In der Ferne sind Kräne und Eisenbahnwagen auf Abstellgleisen zu sehen. Im Vordergrund stehen ein paar alte Fässer. Außer Flavier und Madeleine ist kein Mensch unterwegs. Madeleine dreht sich nicht um, sondern schaut unentwegt aufs Wasser. Dann verlässt sie den Quai auf einmal und geht den Abhang zur Seine hinunter. Ganz ruhig tut sie einen Schritt nach vorn. Madeleine! Madeleine! Flavier reißt sich Hut und Jackett vom Leib und stürzt ins Wasser. Madeleine treibt ein paar Meter von ihm entfernt auf der Wasseroberfläche. Bewegungslos, die Augen geschlossen, als sei sie schon ertrunken. Mit ein paar kräftigen Schwimmzügen ist er bei ihr, nimmt den Kopf in die Armbeuge und versucht, mit dem anderen Arm ans Ufer zurückzurudern. Ihr lebloser Körper ist sehr schwer. Er droht, ihn in die Tiefe zu ziehen. Er keucht. Seine Lunge brennt wie Feuer. Schließlich ertastet er unter Wasser eine Treppenstufe. Unendlich langsam schiebt er Madeleines Körper von Stufe zum Ufer hinauf. Sein ganzer Körper zittert vor Erschöpfung. Was ist passiert? Sie sind in die Seine gefallen. Ich bin in die Seine gefallen? Und Sie haben mich herausgeholt? Ja, genau so war es. Was für ein Glück für mich, dass Sie zufällig in der Nähe waren. Sie erinnern sich nicht mehr an das, was passiert ist? Nur, dass mir auf einmal schwindlig wurde. Das nächste Mal werde ich besser aufpassen. Ach, ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal. Ja, natürlich. Sie haben recht. Ich habe Ihnen furchtbar viel Mühe gemacht. Aber gar nicht. Hier, nehmen Sie das. Oh, meine Kette. Ja, sie ist gerissen. Beinahe hätten Sie sie verloren. Danke. Wohin soll ich sie bringen? Es geht schon wieder. Glauben Sie mir. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also wohin? Nach Hause. Avenue Kleber. Was wollten Sie am Quai de Courbevoie? Gar nichts. Spazieren gehen. Eine ziemlich abgelegene Gegend für einen Spaziergang, finden Sie nicht? Vielleicht. Aber ich mache das öfters. Was? Einfach so herumfahren und dann irgendwo aussteigen? Ja. Wohin fahren Sie? Mal nach hier und mal nach dort. Auch zum Friedhof von Passy? Nein, dort war ich noch nie. Und auch nicht zum Musée des Honneurs? Nein, ich weiß gar nicht, wo es ist. Und das Hotel Ariston in der Rue de Tinturier kennen Sie natürlich auch nicht? Nein. Warum fragen Sie mich das alles? Oh, Verzeihung. Es war nur so ein Gedanke. Und Sie? Was haben Sie am Quai de Courbevoie gemacht? Oh, ich bin auch nur so spazieren gegangen. Eine ziemlich abgelegene Gegend für einen Spaziergang, finden Sie nicht? Vielleicht, aber ich mache das öfters. Dann haben wir ja etwas gemeinsam. Was halten Sie davon, wenn ich Sie das nächste Mal beim Spazierengehen begleite? Oh, das geht nicht. Nein. Warum nicht? Das würde Ihnen zu viel Umstände machen. Aber überhaupt nicht. Es ist für mich sehr nett, Sie kennenzulernen. Ja, das ist es für mich auch. Außerdem kann ich so verhindern, dass Ihnen nochmal was zustößt. Wie zum Beispiel in die Seine zu fallen? Wie zum Beispiel in die Seine zu fallen. Roger? Paul. Roger, was ist passiert? Madeleine ist in einem fürchterlichen Zustand. Deine Befürchtungen waren begründet. Was ist denn passiert? Madeleine hat heute versucht, sich in der Seine das Leben zu nehmen. Oh mein Gott. Zum Glück war ich in der Nähe und konnte sie rausziehen. Außer einem Schnupfen wird nichts zurückbleiben. Siehst du jetzt ein, dass ich recht hatte? Ich fürchte ja. Ich habe ihr übrigens angeboten, dass ich sie bei ihrem nächsten Ausflug begleite. Damit sie nicht wieder irgendwelchen Unsinn anstellt. Und? Sie hat zugestimmt. So kann ich sie am besten im Auge behalten. Ich danke dir, Roger. Du hilfst mir sehr. Ich bin im Moment im Geschäft unabkömmlich. Noch 2, höchstens 3 Wochen, dann kann ich mich selber um Madeleine kümmern. In Ordnung. Roger, da ist noch etwas, das du wissen solltest. Nun? Madeleine ist 25. Ja, und? Als Pauline Lajalac sich das Leben nahm, war sie auch 25. Sie sehen bedrückt aus, Madeleine. Es ist nichts. Aber ich sehe doch, dass Sie etwas bedrückt. Es ist... Sie halten mich vielleicht für verrückt. Nein, ich bitte Sie. Glauben Sie, Roger, dass man wiedergeboren werden kann? Ich meine, dass man stirbt und wiedergeboren wird? Nun, Madeleine... Sehen Sie, Sie halten mich für verrückt. Aber ich bin nicht verrückt. Nein, Madeleine, natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich vor langer Zeit schon mal gelebt habe. Erzählen Sie. Sie können mir vertrauen. Es gibt da diesen Traum. Ein Traum? Er wiederholt sich jede Nacht. Da ist dieser Ort. Ich gehe im Traum dort spazieren, als hätte ich immer schon dort gelebt. Was ist das für ein Ort? Ich kann ihn Ihnen genau beschreiben. In allen Einzelheiten. Mitten durch die Stadt führt ein Fluss. Auf dem rechten Flussufer ist ein römischer Triumphbogen. Wenn man die Straße mit den riesigen Platanen hinaufgeht, ist links ein Gewölbe, Reste eines alten Gebäudes. Auf der anderen Seite ist eine Wiese mit 3 Pappeln und mit Schafen darauf. Aber die Stadt kenne ich. Das ist Saint. Der Fluss ist die Charente. Ich bin nie dort gewesen. Das Gewölbe gehört zur Arena. Man hat sie inzwischen ausgegraben. Und es gibt keine Pappeln mehr auf der anderen Seite. Zu meiner Zeit gab es dort Pappeln. Und dahinter liegt die Kirche. Eine alte Kirche mit einem hohen Glockenturm. Saint-Eutrope. Sehen Sie? Haben Sie diese Träume schon lange? Nein. Sie kamen ganz plötzlich. Und auch die anderen Dinge. Die anderen Dinge? Was für andere Dinge, Madeleine? Auf einmal war da dieses Zimmer. Es ist mein Zimmer. Was tun Sie in diesem Zimmer? Ich sitze darin und warte. Ist da noch jemand? Ich bin immer allein. Da ist auch ein Grab. Wo? Ich weiß es nicht. Es ist ein offenes Grab. Ich stehe davor und schaue hinunter. Es ist mein Grab. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Also steht ein Name auf dem Grabstein? Nein, er ist neu und wartet. Was hat das zu bedeuten? Was ist nur die Erklärung für das alles? Es gibt eine Erklärung und Sie kennen sie, nicht wahr? Die Erklärung ist, dass ich den Verstand verliere, nicht wahr? Dass ich wahnsinnig bin. Nein, Madeleine, nein. Es gibt einen Schlüssel für alles. Und wir werden ihn finden. Das verspreche ich Ihnen. Setz dich, alter Junge. Das ist eigentlich gut. Du kannst die Nachmittage mit einer hübschen Frau verbringen, während ich mich hier mit meinen Direktoren herumschlage. Aber diese Ungewissheit. Du hast Angst, dass sie sich nochmal was antun könnte? Ja. Es wird dir nichts passieren, solange ich in ihrer Nähe bin. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke, Roger. Warst du mal mit ihr in Saint? In Saint an der Charente? Nein, noch nie. Wieso? Sie hat mir von Saint erzählt, als ob sie dort gelebt hätte. Siehst du, es passt alles zusammen. Wieso? Pauline Lajalac. Sie ist dort geboren. Ich habe es geahnt. Deine Frau hat mir die Stadt beschrieben, wie sie vor 100 Jahren ausgesehen hat. Bevor die Arena ausgegraben wurde. Brauchst du noch mehr Beweise? Was in Gottes Namen hat das alles zu bedeuten? Ich weiß es noch nicht, aber morgen fahre ich mit ihr nach Saint. Dann werden wir ihren Träumen auf den Grund gehen. Da ist so vieles, was ich nicht verstehe. Das Grab auf dem Friedhof und das Zimmer in dem Hotel. Und schließlich diese Stadt, die ich immer wieder im Traum sehe. Es kommt mir vor, als hätte ich dort gelebt. Was wissen Sie von Pauline Lajalac? Lajalac? Meine Mutter hieß Lajalac, aber Christine. Von Pauline Lajalac haben Sie noch nie gehört? Nein. Wer ist das? Ihre Urgroßmutter. Ach, woher wissen Sie das? Meine Mutter hat mir nie von ihr erzählt. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Pauline Lajalac ist in Saint geboren. Und sie liegt in Passy auf dem Friedhof begraben. Ich verstehe das alles nicht. Ich auch nicht. Aber wir werden es rauskriegen. Das verspreche ich Ihnen. Ja, Roger. Wir sind da. Das ist Saint? In meinem Traum sah es ganz anders aus. Sie haben Saint gesehen, wie es vor 100 Jahren aussah. Schauen Sie, dort drüben ist die Allee mit den großen Platanen. Ja, jetzt erkenne ich sie. Und da hinten ist ja auch die Kirche mit dem hohen Glockenturm. Kommen Sie, Madeleine. Gehen wir ein paar Schritte. An dem Tag, als Sie mich aus der Seine gezogen haben. Ja. Ich bin nicht gefallen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Ja, ich weiß, Madeleine. Ich wollte wirklich ins Wasser gehen. Ich weiß nur nicht, warum ich es wollte. Aber wie kann das sein? Ich weiß nicht. Ich fühle, wie sich etwas in mir verändert. Es ist, als schlüpfte ich in die Haut eines anderen. Mein jetziges Leben existiert plötzlich nicht mehr. Glauben Sie, dass es nochmal passieren könnte? Was? Dass Sie versuchen, sich umzubringen. Ich will nicht sterben. Aber irgendetwas in mir sagt, dass ich sterben muss. Diese Pauline sagt Ihnen, dass Sie sterben müssen. Ja, wahrscheinlich ist es so. Nein, Madeleine. Das darf nicht geschehen, um ihretwillen nicht. Und nicht um meinetwillen. Was meinen Sie damit, Roger? Verstehen Sie mich nicht, Madeleine. Ich liebe Sie. Und ich will Sie nicht verlieren. Nein, es ist zu spät, Roger. Es ist nicht zu spät. Ich liebe dich, Madeleine. Und ich weiß, du liebst mich auch. Es ist zu spät, Roger. Etwas muss ich noch tun. Es gibt nichts, was du tun musst. Es gibt nichts auf der Welt, das dich zu irgendetwas zwingen kann. Bei mir bist du in Sicherheit. Lass mich gehen, Roger. Was heißt das? Bleib. Lass mich in die Kirche gehen. Allein. Bleib, Madeleine. Bleib. Mit ein paar schnellen Schritten ist Madeleine in der Kirche verschwunden. Flavière folgt ihr. Nach dem Sonnenlicht draußen kann er im Halbdunkel der Kirche kaum etwas erkennen. Er hört, wie sich eine Tür öffnet. Es ist die Tür, die auf den Kirchturm führt. Das ist die falsche Tür, Madeleine. Was willst du denn auf dem Turm? Statt einer Antwort hört er nur das Klappern ihrer Absätze auf den Stufen. Widerwillig betritt er die Wendeltreppe. Madeleine! Nicht so schnell! Langsam, als bewege er sich unter Wasser, geht Flavière die Stufen hinauf. Er ist schweißgebadet, als er den zweiten Treppenabsatz erreicht hat. Durch eine Öffnung in der Wand sieht er auf den Kirchplatz hinunter. Ihm wird schwindelig. Er tritt von der Öffnung zurück und schiebt sich weiter die Treppe hinauf. Madeleine, warte! Flavière keucht. Seine Schläfen hämmern, seine Beine gehorchen ihm nicht mehr. Noch ein Absatz. Er hält sich die Augen zu, weil er nicht in die Tiefe sehen will. Aber er fühlt sie auch so, links neben sich, in dem Schacht, in dem die Glockenseile hängen. Wieder ein Absatz. Wieder eine Öffnung in der Wand. Seine Augen wandern angstvoll nach oben. Nie wird er es schaffen, sie zu erreichen. Nein, Madeleine! Tu es nicht! Ein Schatten fällt an der Öffnung vorbei nach unten. Ein kurzer, dumpfer Aufprall. Madeleine! Madeleine! Nach einer Ewigkeit steht Flavière vor Madeleines zertrümmerter Leiche. Leute beugen sich über sie. Die schönen Haare mit dem Mahagoniglanz sind blutgetränkt. Eine Frau legt ein Tuch über ihr entstelltes Gesicht. Flavière schließt die Augen. Er hat genug gesehen. Im nächsten Moment verliert er das Bewusstsein. Einatmen, Luft anhalten, ausatmen. Ich kann nichts weiter feststellen. Sie sind völlig gesund. Aber ich habe nach wie vor jede Nacht diese Albträume. Wie lange ist die Geschichte jetzt her? 3 Jahre. Und ich habe diese Zwangsvorstellungen. Überall, wo ich hingehe, suche ich sie. Sie können den Gedanken nicht zulassen, dass sie tot ist. Ja, so wie sich Pauline Madeleines Körper ausgeliehen hat, so wird sich vielleicht Madeleine den Körper einer anderen Frau ausleihen. Ich bin so besessen von dem Gedanken, dass ich in jeder Frau, die ich sehe, nach Ähnlichkeiten mit Madeleine suche. Sie glauben also, Madeleine könnte wieder lebendig werden? Wie Pauline vor ihr. Die Sache hat nur einen Haken, wissen Sie. Pauline hat 100 Jahre vor Madeleine gelebt. Madeleine und die Frau, die Sie suchen, müssten gleichzeitig gelebt haben. Ja, Sie haben recht. Das ist alles verrückt. Ich gebe es zu, Madeleine ist tot. Ein Dutzend Zeugen kann dies bestätigen. Die Leute, die sie gefunden haben, ihr Mann, die Polizei. Ich selbst habe sie tot am Boden liegen sehen, bevor ich ohnmächtig wurde. Trotzdem. Sie fühlen sich für ihren Tod verantwortlich. Und das ist der Grund, warum Sie ihren Tod nicht akzeptieren können. Warum sie immer noch nach ihr suchen. Ja, Sie haben recht. Der Grund, warum Sie dieser Madeleine auf den Turm nicht folgen konnten, war Ihre Höhenangst? Ja. Seit dem Unfall meines Kollegen kann ich hohe Treppen nicht mehr ertragen. Was soll ich machen? Ich muss damit leben. Sie haben damals ein Trauma erlitten. Nur ein erneuter dramatischer Schock könnte Sie vielleicht davon befreien. Aber erstmal müssen Sie sich von dieser Frau befreien. Versuchen Sie, sich abzulenken. Andere Frauen, was Sie wollen. Sagen Sie sich jeden Tag, dass Madeleine tot ist. Unwiderruflich tot. Hören Sie, Sie müssen es versuchen. Mit Ihrer ganzen Kraft. Er stellt den Mantelkragen hoch und geht in Richtung Avenue Kléber. Vor dem Haus mit den Jugendstil-Ornamenten parkt ein schwarzer Talbot. Eine Frau mit dunklen, hochgesteckten Haaren tritt auf die Straße und will in das Auto steigen. Sie trägt ein graues Kostüm. Madeleine? Wie bitte? Oh, entschuldigen Sie. Ich habe Sie verwechselt. Das macht nichts. Aber das Auto, das Sie fahren... Gehörte der armen Madame Gévigné, ja. Sie kannten sie? Ihr Mann hat es mir nach ihrem Tod verkauft. Oh, ich verstehe. Flavière geht weiter. Die Stadt kommt ihm fremd vor. Nieselregen legt sich wie eine klebrige Maske auf sein Gesicht. Vor einem Lokal bleibt er stehen. Eine Leuchtreklame wirbt in grellen Farben für eine Tanzveranstaltung. Er zögert. Dann betritt er das Lokal. Er setzt sich an einen Tisch am Rand der Tanzfläche und zündet sich eine Zigarette an. Eine Gruppe junger Frauen betritt den Raum. Er sieht die Frau sofort. Sie trägt ihre Haare lang und blond. Auch ist sie greller geschminkt. Aber ihre Ähnlichkeit mit Madeleine ist unübersehbar. Er wehrt sich, sieht weg. Dann schaut er wieder zu ihr hinüber. Für den Bruchteil einer Sekunde streift ihn ihr Blick. Hat sie ihn wiedererkannt? Schweiß tritt auf seine Stirn. Er hat kaum die Kraft aufzustehen. Aber dann tut er es doch. Langsam geht er über die Tanzfläche auf sie zu. Als er auf sie zutritt, um sie zum Tanzen aufzufordern, schaut sie ihn direkt an. Es ist das Meer von Madeleines tiefblauen Augen, das ihn ansieht. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Ich sie kenne? Nicht, dass ich wüsste. Irgendwie erinnert sie mich an jemanden. Den Trick habe ich auch schon gehört. Aber ich bin Roger. Roger Flavier. Wir sind uns schon mal begegnet. Ich kenne Sie nicht. Was wollen Sie von mir? Wie heißen Sie? René. René Surange. Sagt Ihnen der Name Madeleine etwas? Madeleine Juvigny. Ist das ein Verhör oder was? Lassen Sie mich gehen. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht verletzen. Dann hören Sie auf mit Ihren Fragen. Bitte eine Frage noch. Gehen Sie morgen Abend mit mir essen? Sie sind schon ein komischer Kauz. Ich muss Ihrer Bekannten wirklich sehr ähnlich sehen. Aber gut, von mir aus. Wo soll ich Sie abholen? Hat es Ihnen geschmeckt? Es war wunderbar. Sehen wir uns morgen wieder? Morgen Abend? Nein, morgen früh. Morgen früh muss ich arbeiten. Dann gehen Sie doch einfach nicht hin. Und wovon soll ich Ihrer Meinung nach leben? Lassen Sie mich doch für Sie sorgen. Nein, Roger, danke. René, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich verstehe was von diesen Dingen, seit ich 17 bin. Nein, nein, nein, nein. Ich möchte nur so oft es geht mit Ihnen zusammen sein. Warum? Weil ich Sie an Sie erinnere. Das ist nicht sehr schmeichelhaft für mich. Nein, René, nein. Es sind nur für mich die ersten glücklichen Tage seit Jahren. So sehr haben Sie sie geliebt. René. Also gut. Ich werde morgen Geschäfte anrufen und mich entschuldigen. Flavier sieht von Weitem, wie sie die Straße heraufkommt. Das Kleid passt nicht und die Ohrringe, die sie trägt, sind viel zu protzig. Auch die Schuhe sind ohne jede Eleganz. Außerdem ist sie zu stark geschminkt und die Haare sind viel zu hell. Aber die Augen sind vollkommen. Es sind Madeleines Augen. Als sie ihn erkennt, lächelt sie. Er geht auf sie zu, reicht ihr seinen Arm. Wie selbstverständlich hängt sie sich bei ihm ein. Arm in Arm gehen sie an den Schaufensterauslagen vorbei. Gefallen Ihnen die Sachen im Schaufenster? Oh ja. Ich möchte Ihnen gerne ein Kleid kaufen. Und auch Schuhe. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Wir kennen uns doch kaum. Kommen Sie, tun Sie mir den Gefallen. Wie wäre es mit diesem hier? Nein, das ist nicht das Richtige. Sie sagten grau, Monsieur. Ja, aber es muss klassischer, eleganter sein. Sie scheinen wirklich ganz genau zu wissen, was Sie wollen. Es gefällt mir sehr gut. Nein, es ist nicht das Richtige. Es war hochgeschlossen und ganz eng in der Taille. Ich glaube, ich weiß, welches Kostüm Sie meinen. Wir hatten es vor einiger Zeit. Ich schau mal im Lager, ob wir es noch haben. Roger, was soll das? Ich möchte Ihnen ein Kostüm kaufen, das ist alles. Das Kleid, das Sie gerade gebracht haben, hat mir sehr gut gefallen. Nein, es kommt nicht in Frage. Sie suchen das Kostüm, das Sie getragen hat, nicht wahr? Sie wollen, dass ich so angezogen bin wie Sie? Ich möchte nur, dass Sie nett aussehen. Ich weiß, welche Art von Kostüm Ihnen steht. Nein, da mache ich nicht mit. René, das kann Ihnen doch nicht so viel ausmachen. Nein, ich will keine Kleider und auch keine Schuhe. Ich will überhaupt nichts. Ich will nur noch hier raus. René, tun Sie es mir zuliebe. Ich habe es gefunden. Das, was Sie suchen, war sicher dieses Modell. Ja, Ja, das ist es. Ich mag es nicht. Wir nehmen es. Und jetzt gehen wir Schuhe kaufen. Die Badezimmertür hat sich hinter ihr geschlossen. Flavier zündet sich eine Zigarette an, geht nervös in seinem Wohnzimmer auf und ab. Nach einer Ewigkeit öffnet sich langsam die Tür. Sie tritt ins Zimmer. Das Kleid passt ihr perfekt. Die schmalen Schultern, die enge Taille, alles stimmt. Und auch die zartgliedrigen Arme und Beine, die der graue Stoff freigibt, sind genauso blass, wie es die Arme und Beine Madeleines waren. Sie kommt auf ihn zu, will ihn küssen. Er wendet sich schnell ab. Etwas stimmt noch nicht. Die Haare, das Make-up, die grell lackierten Fingernägel, die auffälligen Ohrringe. Du willst mich nicht einmal küssen? Natürlich möchte ich das, René. Warum tust du es dann nicht? Weil... Deine Frisur, René. Du willst mich nur, weil ich dich an sie erinnere. Es geht dir gar nicht um mich. Doch, René. Natürlich geht es mir um dich. Du hast etwas an dir. Etwas, das... Es war so schön, als wir gestern zusammen ausgegangen sind. Ich dachte, es würde dir um mich gehen. Dann hast du mit dem Kleid angefangen und mit den Schuhen und jetzt auch noch meine Frisur. Warum das alles? Was bezweckst du damit? Ich will, dass du die Schönste Du hast. Willst, dass ich aussehe wie sie. René. Es wird dir diese Frau nicht mehr zurückbringen. Verstehst du das nicht? Ich bin nicht Madeleine, auch wenn du es noch so sehr glaubst. Ich wünschte, du würdest mich in Ruhe lassen. Na komm, komm. Komm. So. Ja. Flavier geht zu ihr, nimmt sie in den Arm und setzt sie behutsam auf das Sofa. Er sucht in seiner Jackentasche nach einem Taschentuch. Als er keines findet, steht er auf und geht ins Bad. Auf dem Waschtisch liegt Renés Handtasche. Er öffnet sie und sucht darin nach einem Taschentuch. Statt eines Taschentuchs aber ertasten seine Finger etwas anderes. Ungläubig zieht er ein Collier aus der Tasche. Er hebt die Kette gegen das Licht. Goldene Reflexe laufen über die Steine. Bernstein. Seine Hände zittern. Es ist das Collier von Pauline Lagerlac. Woher hast du diese Kette? Ein Freund hat sie mir geschenkt. Hieß dieser Freund Gevinier? Ich kenne keinen Gevinier. Es war ein Mann namens Tournier. Ah, was für ein komischer Zufall. Genau diese Kette hat Madeleine immer getragen. Sie hatte sie von ihrer Urgroßmutter Pauline Lagerlac geerbt. Tournier hat sie in einem Antiquitätengeschäft für mich gekauft. Das hat er mir gesagt. Wann war das? Vor 6 Monaten. Warum hast du die Kette nicht getragen? Ich mag sie nicht. Außerdem erinnert sie mich an Tournier. Ah, oder lag es vielleicht doch eher daran, dass du nicht wolltest, dass ich sie erkenne? Nein. Komm, sieh dir diese Frau hier in dem grauen Kostüm an. Das ist nicht René, das ist Madeleine. Ich bin René Sorange. Du lügst. Warum gibst du es nicht endlich zu? Du bist Madeleine Gevinier. Madeleine Gevinier ist tot. Nein, das ist nicht wahr. Ich will, dass du dich erinnerst. Hörst du an das Ufer von Grobois, wo du ins Wasser gegangen bist und dich wieder das Leben gerettet hast. Und an unseren Spaziergang in den Tuilerien und unsere Fahrt nach Saint. An die Platanenallee und die Kirche mit dem Glockenturm. Erinnere dich. Erinnere dich. Hör auf. Ich kann es nicht mehr hören. Dann sag endlich die Wahrheit. Ich kann nicht mehr. Lass mich gehen. Wo willst du hin? Was machst du? Ich tue, was du willst. Ich gehe zum Friseur und lass mir meine Haare machen. Und die Fingernägel und das Gesicht. Ich mache alles so, wie du es willst. An mir liegt mir sowieso nichts mehr. Von der gegenüberliegenden Straßenseite sieht er, wie sie aus dem Friseurgeschäft tritt. Wie eine Schlafwandlerin überquert sie die Straße und kommt auf ihn zu. Es ist, als würde der Verkehr anhalten wegen ihr. Madeleine. So hat er sie in seinen Träumen gesehen, immer und immer wieder, 3 Jahre lang, jede Nacht. Das graue Kostüm liegt an ihrem Körper wie eine zweite Haut. Das Gesicht ist schmal und blass, kaum geschminkt. Darin die tiefblauen Augen, die sie von Anfang an verraten haben. Die Flut ihrer mahagonifarbenen Haare ist im Nacken zu einem Knoten zusammengesteckt. Wie in Zeitlupe kommt sie auf ihn zu. Sogar das Parfum. Ist das Parfum Madeleines? Madeleine. Ja, ich bin Madeleine. Ich habe es vom ersten Augenblick an gewusst. Immer habe ich mich davor gefürchtet, dass wir uns wieder begegnen würden. Ich habe mich davor gefürchtet und ich habe es mir gewünscht. Und auch du hast mich in dem Lokal sofort wiedererkannt. Ja, sofort. Du bist an diesem Tisch nahe der Tanzfläche gesessen und hast zu mir herübergesehen. Ich wollte rausgehen. Aber in dem Moment kamst du schon auf mich zu. Deine Augen haben dich von Anfang an verraten. Ich hätte nicht mit dir tanzen sollen. Aber da war es schon zu spät. Aber warum hast du mir nicht gleich die Wahrheit gesagt? Du hättest die Wahrheit nie erfahren dürfen. Und jetzt? Sagst du mir jetzt die Wahrheit? Ja, aber vorher musst du mir noch einen Wunsch erfüllen. Fährst du mit mir nochmal nach Saint? Zurück an den Ort, wo das alles geschah. Ja, fahr mich dorthin. Zu der Kirche mit dem hohen Glockenturm. Dann will ich dir alles erzählen. Nun, wir sind da. Ich habe diesen Ort nie vergessen können. Jede Nacht bin ich in meinen Träumen hierher zurückgekehrt. Was ist passiert, Madeleine? Erklär es mir endlich. Ich bin nicht Madeleine. Ich bin René. Ich bin immer René gewesen. Aber du siehst aus wie Madeleine. Du hast die wirkliche Madeleine nie kennengelernt. Das heißt, die Frau, die ich im Theater neben Gervinier gesehen habe... Diese Frau war ich. Ich sah ihr ähnlich. Ich habe mich als Madeleine ausgegeben. Mir bist du gefolgt. Mich hast du aus der Seine gezogen. Mit mir bist du spazieren gegangen. Und die Frau, die tot auf dem Kirchvorplatz lag? Das war Madeleine Chevigny. Chevigny hat sie umgebracht. Lass es mich dir erklären. Chevignys Frau war kränklich. Sie lebte auf dem Land. Und da ich ihr ähnlich sah... Du warst Chevigny's Geliebte, stimmt's? Und dann natürlich ihr Geld. Ihr gehörte ja alles. Da kamt ihr beide auf die Idee, seine Frau aus dem Weg zu schaffen. Nein, es war Chevigny's Idee. Ich schwöre dir, auch die Sache mit Pauline Lajolac. Ja, natürlich, Pauline Lajolac. Die mysteriöse Frau aus der Vergangenheit, die von Madeleine Besitz ergriffen hat. War eine Erfindung von Chevigny. Das heißt, das alles, die geheimnisvollen Trancen, das Grab, das einsame Hotelzimmer, dein Sprung in die Seine, war alles nur Inszenierung? Ja. Und du hast das alles nur gespielt? Perfekt gespielt? Ja. Es war die perfekte Lüge. Die perfekte Täuschung. Ja, ja, ja. Ich habe dich so geliebt. Verzeih mir, Roger. Aber warum? Warum das alles? Chevigny brauchte einen Zeugen, dass Madeleine krank war, dass sie selbstmordgefährdet war. Ach, und so der Mord ganz selbstverständlich wie ein Selbstmord aussah. Ja. Also auch der perfekte Mord. Aber warum gerade ich? Was ist mein Platz in dem Ganzen? Warum habt ihr mich gerade ausgesucht? Deine Höhenangst. Wir wussten, dass du mir nicht folgen konntest. Ich war also euer Werkzeug. Genau das richtige Werkzeug und der maßgeschneiderte Zeuge. Ja, aber ich war auch nur Chevignys Werkzeug. Hinterher hat er mich fallen lassen. Ja, natürlich. Mit dem vielen Geld seiner Frau in der Tasche hat er dich fallen lassen. Er wusste ja, du konntest nicht reden. Hat er dir etwas gegeben? Nur etwas Geld. Und die Halskette. Das war dein Fehler, René. Ein Andenken an einen Mord hättest du nicht aufheben sollen. René? René! René läuft vor ihm die Treppe in den Kirchturm hinauf. Nach einem kurzen Zögern läuft ihr Flavier hinterher. Wieder spürt er einen unbestimmten Widerstand, gegen den er ankämpfen muss. Auf dem ersten Treppenabsatz macht er Halt, sieht nach unten. Bedrohliche Tiefe, die ihn zu verschlingen sucht. Ihm wird wieder schwindelig. Schweiß bricht aus. Trotzdem geht er weiter, steigt höher und höher. Sein Körper ist in Aufruhr. Er keucht, seine Schläfen hämmern, sein Herz rast. Er ist auf dem dritten Treppenabsatz angelangt. Die Stelle, an der er damals nicht mehr weiterkam. Er hält inne, ringt nach Atem. Dann schiebt er sich weiter. Stufe um Stufe. Stufe um Stufe. Er spürt, wie etwas von ihm abfällt. Mit jeder Stufe, die er weiter nach oben steigt, spürt er, wie es von ihm abfällt. Tonnengewichte. Die ganze Last der Jahre. Der nicht endende Albtraum. Auf dem letzten Treppenabsatz schaut er nach unten. Tief unter ihm liegt der Kirchvorplatz. Er empfindet nichts. Mit ungeahnter Leichtigkeit schwingt er sich hinauf in den Glockenturm. Roger! Das hast du nicht gedacht, nicht wahr? Du dachtest, ich würde wieder mitten auf der Treppe stehen bleiben. Aber ich hab's geschafft. Ich kann es wieder. Hier also ist es passiert, nicht wahr? Nein, komm nicht näher. Oder ich springe. Was willst du noch von mir? Ich will die ganze Geschichte, René. Ich will wissen, wie es weiterging. Du läufst die Treppe nach oben und Givigny wartet hier oben mit seiner Frau im Arm. Sie ist schon tot. Ja, er hat ihr vorher das Genick gebrochen. Als ich oben bin, wirft er sie hinunter. Und du hast geschrien. Wir haben gewartet, bis du neben Madeleines zertrümmerter Leiche standest. Und habt euch dann aus dem Staub gemacht. Was hast du jetzt vor? Ich werde dich und Givigny der Polizei übergeben. Etwas muss ich dir noch sagen. Damals in dem Tanzlokal gab es noch einen Grund, warum ich nicht gegangen bin. Ich konnte nicht gehen, weil ich dich liebte. Und ich wollte, dass du mich liebtest. Als René, nicht als Madeleine. Inzwischen weiß ich, dass es dir immer nur um sie ging. Immer nur um Madeleine. Nie hättest du René geliebt. Es ist zu spät. Madeleine ist tot. Nichts kann sie zurückbringen. Aus dem Reich der Toten. Nach dem gleichnamigen Roman von Pierre Boileau und Thomas Narcejac. Aus dem Französischen von Marianne César. Hörspielbearbeitung Regina Ahren. Es sprachen Erzähler Matthias Chervinikas, Roger Alexander Ratschun, Madeleine Patricia Ziolkowska, Paul Michael Rotschopf, Dr. Sven Lehmann sowie Fritz Hammer, Margit Bendokart, Uta Halland und Katja Teichmann. Komposition Michael Rodach. Ton Peter Awa und Wenke Decker. Assistenz Maja Markwort. Regie Regina Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.